So, ja, jetzt kommen wir hier zurück zum Vollwissen-Podcast nach einer langen Kreativpause. Diese Pause haben wir aber genutzt und wir wollen auch gleich schon wieder anfangen mit einem Thema, was den Alltag betrifft, was eigentlich uns alle betrifft. Ich persönlich habe das Problem, dass ich immer, wenn ich Gäste bei mir zu Hause einlade, vorher auch mal aufräumen muss und reinigen muss, putzen muss, wischen, staubsaugen. Und das ist mir eine Sache, die geht mir gehörig auf den Geist. Und dagegen gibt es jetzt Lösungen und du hast damit Erfahrungen. Ja, also die, ich glaube, markanteste Lösung jetzt für die moderne Gesellschaft, um das mal wieder hervorzuheben, ist wahrscheinlich der Staubsaugerroboter. Die Roboterproduktion, die gibt oder die ganzen Ziele, die man da umsetzen will, die gibt's ja jetzt schon seit über 30 Jahren. Und viel passiert ja beim Endanwender dann eigentlich nicht, bis jetzt eben auf diesen Staubsaugerroboter. Vielleicht noch ein paar Drohnen sind am Rande so als Unterhaltung zu erwähnen. Aber der Staubsaugerroboter ist wirklich ein Konzept, was sich durchgesetzt hat. Und was jetzt langsam auch wirtschaftlich wird, also man kauft nicht mehr so einen Roboter, der dann, was weiß ich, sagen wir mal 2000 Euro kostet und so ein bisschen saugt, sondern man kann sich jetzt ein Gerät zulegen für ein kleines Budget. Ab 97 Euro momentan geht's dann los. Da kann man vielleicht noch nicht von einem Roboter sprechen, weil das ein völlig ungesteuertes Gerät ist. Also man muss erstmal vorweg sagen, dass diese Staubsaugerroboter so kleine, runde, münzförmige Apparate sind, so halb so groß wie eine Hauskatze vielleicht und werden auch, wo man schon mal bei der Katze ist, die werden auch immer zusammengedacht, weil die Katze fährt meistens mit. Die Katzen setzen sich auf diese Roboter und fahren mit, deswegen haben... Quatsch ist nein. Ja, das siehst du in den zahlreichen Videos, die man sich so angucken kann. Also wer so einen Roboter kauft, der macht das meistens auch ein Stück weit für seine Hauskatze. Die setzt sich halt drauf und saugt dann quasi ihre eigenen Haare weg. Und fährt ihr gegen das Bein. Nochmal langsam. Also nochmal zum Roboter. Ich erinnere mich an einen Shopping-Sender, der vor, was weiß ich, 10 Jahren so ein Ding verkloppt hat. Und das Ding bestand aus einem runden Teil, wo unten so ein besseres Staubtuch drunter geklettet war. Und das bewegte sich dann zufällig in alle Richtungen. Und immer wenn es irgendwo gegengekommen ist, dann ist es in eine andere Richtung weitergefahren. Das hat aber nur auf glatten Böden funktioniert und hat so ein bisschen den Staub von der einen Ecke in die andere geschoben. Also dass das funktioniert, ist klar. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ein Staubsauger. Also ich kenne das, wenn ich mit dem Staubsauger staubsauge, dann musste immer hier an einer Stelle, wo Schmutz ist, besonders häufig hin und her auf dem Teppich und dann von glatt und umstellen. Und das funktioniert doch alles gar nicht. Also dieses Konzept des Zufalls ist immer noch ein Stück weit portiert worden, weil die meisten Sauger eben nicht so die Wahnsinnstechnik haben, dass sie jeden Millimeter genauestens vermessen können. Aber Staub kann schon in Ansätzen erkannt werden. Das wird auch getestet mit sogenannten Prüfstäuben. Wird halt geschaut, wie viel Prozent des ausgelegten Staubs wird halt aufgenommen und das liegt meistens so bei mindestens 20%. Und das ist gar nicht mal schlecht, weil danach kommen nur noch so Feinstäube. Und der Boden wird tatsächlich vermessen. Es gibt einen Sensor, der sich auch die Erhöhung anguckt, wo könnte was liegen. Und Schwellen werden eben überfahren, außer das ist unmöglich. Also man sollte keine sogenannten Fallen im Haus haben, also irgendwelche schrägen Aufbauten, die der Sauger dann vielleicht nicht erkennt. Dinge mit schwarzen Farben können auch problematisch sein, da fährt er dann meistens gegen. Jedenfalls. Ja, das Ding erkennt die schwarzen Sachen nicht, weil es irgendwie, weil er die nicht sieht oder so. Es wird nicht reflektiert. Drauf, oder? Ja, genau. Es ist eine Kamera, es gibt einen Sensor, ich glaube, das ist Infrarot, das wird nicht reflektiert. Und da knallen die Geräte, zumindest meiner. Ich habe einen iRobot 585, das ist schon ein älteres Modell, den gibt es sogar jetzt schon 5 Jahre. Sieht aber sehr technisch aus, ist auch so vom Geräusch und vom Aussehen vielleicht zu vergleichen mit so einer PlayStation. Ein schwarzes Gerät mit ein bisschen Klavierlack, relativ robust, ist so ein bisschen gefedert, also dass er auch das Chassis ist auf so einem Fahrgestell so ein bisschen flexibel gelagert und kann sich damit anheben und senken. Und das Gerät vermisst tatsächlich schon mal so ein bisschen den Boden und fährt die Kanten ab und hat auch so eine kleine Wedeleinheit, die halt den Schmutz ins Innere schleudert. Aber trotzdem gibt es eben auch eine relativ kräftige Saugeinheit, die zumindest ausreicht, um natürlich auf glatten Böden sowieso, aber mittlerweile auch auf Teppichen ganz gut zu saugen. Wenn man diese Wedeleinheit, ist das so eine runde Bürste, wie man das von diesen Straßenkehrfahrzeugen kennt? Ganz genau sowas, ja. Daran ist es angelehnt und das funktioniert auch ganz gut. Und dadurch wird eben immer die Fläche gesaugt, die der Staubsauger auch an Größe hat. Ja. Jetzt ist das ja beim Staubsauger so, dass es zumindest, also bei den Staubsaugern, die ich so bisher hatte, so, die haben ja immer ein Kabel und verbrauchen noch relativ viel Strom. Also so 2000 Watt ist ja beim Staubsauger gar nichts. Das lässt sich doch in einem Staubsauger überhaupt nicht speichern. Wie funktioniert denn das jetzt? Wie kann der dann mit einer ordentlichen Saugleistung überhaupt sauber machen, wenn das Ding so klein ist Ja, es ist und kein eben Kabel nur, hat? es ist eben nur ein ganz kleiner Einlass. Und es funktioniert dadurch, dass der Staubsauger eben relativ oft darüber fährt, ne? Der fährt halt so lange darüber, bis der Akku alle ist oder bis er meint, es sei sauber. Bessere Methode ist halt zu warten, bis er wirklich leer ist. Er fährt dann von allein in die Station zurück. Und wie gesagt, ist natürlich nicht ganz so gründlich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Fasern in den Teppich einarbeite, die ich vielleicht mit einem 2000 Watt Sauger gerade mal so weggeschrubbt bekomme, die schafft auch der Sauger nicht. Und daher gibt es halt bestimmte Einsatzzwecke, die sich anbieten. Und das sind natürlich die glatten Böden. Und das ist vor allen Dingen auch eine Wohnung, die relativ strukturiert aus relativ geraden, klaren Formen besteht. Ja? Das heißt, ich sollte am besten eine Wohnung haben mit irgendwie Laminat. Und ich könnte mir vorstellen, ja, im Bad hat man ja wahrscheinlich so Fliesen oder so. Das Fliesen gehen auch super. das müsste gut funktionieren. Das funktioniert dann gut. Man sollte nicht unglaublich viele Dinge rumliegen haben. Wenn ich jetzt Münzen liegen habe, kann das sein, dass er die einsaugt, wenn das kleinere sind. Und wenn viel Kleidung rumliegt, dann schiebt er diese Kleidung auch ein Stück weit durch die Gegend. Außer das ist jetzt so ein Haufen, dann merkt er das schon, fährt er da mal gegen und dreht dann um. Das sollte man vielleicht mal beachten. Ansonsten ist das in solchen Wohnungen, die eben auch aufgeräumt sind, schon eine Hilfe. Und man muss eben nicht, wie viele das tun, alle 2 Tage saugen, sondern man lässt das Ding eben, wenn man rausgeht, fahren und wenn man wiederkommt, ist es gesaugt. Wie, also du lässt das Ding jeden Tag praktisch durch die Gegend fahren, oder Nee, was? weil ich der Meinung bin, man muss nicht jeden Tag saugen, aber alle 2, 3 Tage, wenn man rausgeht und sowieso mal eine Stunde weg ist, dann kann man es mal laufen lassen. Was muss ich mir vorstellen für, sag ich mal, so eine durchschnittliche Wohnung, was weiß ich, so 60, 70 Quadratmeter, wo zwei Personen oder so wohnen? Wie lange braucht ihr dafür? Das wird schon eine Stunde dann dauern. Also der dürfte in einer halben Stunde alles abgefahren haben, kann man von ausgehen. Das sieht auch aus, als würde der wild fahren. Wenn man sich aber genau das Saugmuster anguckt, sieht man, er fährt eben doch nicht komplett wild, sondern das ist schon auch überlegt. Und irgendwann hat er halt alles mitgenommen, auch wenn er mal was vergisst. Wie gesagt, da ist jetzt nicht unbedingt ein Wahnsinnsrechner drin, dass er jetzt wirklich ein Suchmuster erstellt und weiß, okay, in dem Raum war ich an der und der Stelle noch nicht. Das mag bei neueren Geräten schon eher in die Richtung gehen. Meiner ist, wie gesagt, 5 Jahre alt. Das wäre im Vergleich der Technik schon fast Steinzeit. Und dennoch funktioniert das sehr gut. Und wir haben halt auch diesen austauschbaren, feststehenden Staubsaugerbeutel. Also das ist einfach eine Schachtel, die wird dann ausgeleert. Das kann man auch wieder verwenden. Das geht auch so gut wie nie kaputt. Ich wollte gerade Setzt sagen, und weil die ist. meisten Staubsauger, bei denen ist es ja so, die kosten irgendwie, was weiß ich, unter 100 € und die finanzieren sich dann irgendwie so durch diese Staubsaugertüten, dass dann irgendwie 5 Tüten 18 € kosten oder so. Genau, das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Also, Geil. das leert man aus und dann ist gut. Kann sein, dass man bei irgendwann eine neue Bürste braucht, kann man alles nachkaufen, ist halb so wild. Kann man aber auch reinigen, weil das ist relativ robust und auch nicht darauf ausgelegt, dass das möglichst schnell kaputt geht, damit ich es nachkaufe. Der Akku Also kann das mal heißt, platt ich muss sein. eine Wohnung haben, wo ich erstmal versuche, möglichst wenig Teppich irgendwie so zu haben. Sollte man ja, also Teppich ist ja eigentlich sowieso ziemlich oldschool, weil Teppiche hatte man früher, weil es fußkalt war und was weiß ich. Und heute sind die Häuser isoliert, da braucht man das nicht mehr. Also und ein Teppich ist sowieso ein ziemlich unhygienisches Ding. Außerdem gibt es ja auch viele Menschen mit Allergien oder so. Also eine Wohnung, die möglichst einen glatten Fußboden hat, dann sollte man eine gute Aufräumdisziplin haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht so ein Roboter so ein bisschen dazu anhält, dass man seinen Kram nicht überall rumfliegen lässt, Ja, eben sondern und weiß, er fährt ja. dagegen. Worauf muss ich noch achten? Also welche Art von Schmutz kann das Ding überhaupt wegsaugen? Also wo ist der Punkt gekommen, wo ich sagen muss, das muss ich jetzt selber aufheben oder selber zusammenkehren und was macht der Roboter? Ja, also man kann natürlich nichts Nasses machen, das geht gar nicht. Ja. Habe ich auch nicht probiert, und der wird wahrscheinlich kaputt gehen. Saugen tut das sowieso nicht, würde es bestenfalls verteilen. Als Allergiker ist es keine große Hilfe, weil man da eben noch viel kleinere Feinstäube versucht wegzusaugen. Da brauchst du ja eh einen speziellen Sauger. Das kannst du damit nicht erreichen. Alle beweglichen Stäube, die man so sieht, die saugt er. Na gut, aber es ist ja dann für einen Allergiker, wenn der hat ja wahrscheinlich dann sowieso eher einen glatten Fußboden hat, wahrscheinlich insofern doch eine Hilfe, als dass der Allergiker ja sowieso den Fußboden dann nochmal wischen würde, um wirklich alles wegzukriegen. Und insofern würde ja schon mal der ganze grobe Kram weg sein, was das Wischen ja auch schon enorm erleichtert und auch ja, Putzmittel, Wasser spart und Zeit und alles. Also insofern wäre dann doch ein kleiner Vorteil. Ja, wenn man wischt, da hast du auch schon mal ein wichtiges Thema angesprochen, wenn du halt tatsächlich auch deine Wohnung öfter mal wischen willst, was man ja sowieso tun sollte, ist es eine gute Kombination. Weil nach dem Saugen brauche ich eben nicht mehr saugen, sondern wirklich nur noch wischen. Ganz egal, ob da noch was liegen bleibt, es ist halt so sauber, dass man dann locker wischen kann. Und das klappt dann auch gut. Da brauchst du auch nur einen Aufsatz für ein Zimmer. Dann haut das hin. Und darauf gilt zu achten. Und die ideale Wohnung ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, vermutlich so eine IKEA-Wohnung. Wie Ikea sich das vorstellt, ne? Den Boden frei, relativ eckige Möbel stehen haben, ne? Solche Sachen wie der Billy-Tisch sind natürlich auch ideal zum Umfahren. Irgendwelche Skulpturen, die unglaublich zerbrechlich sind, sollte man jetzt nicht stehen haben. Chinesische Ming-Vasen und solche Dinge sollte man auch nicht auf dem Boden stehen haben. Da fährt dagegen, das kann mal umfallen, das ist nicht zu empfehlen. Wie ist das jetzt mit Staubsaugern und Kindern? Stellt so ein Staubsauger irgendeine Gefahr für ein Kind dar? Könnte es passieren, dass das Kind irgendwie vielleicht seine Hände in den Einsaugschlitz bekommt und die Finger da zerschreddert werden? Oder kann ich das auch, wenn man zu Hause Kinder hat, verwenden? Ja, also da kann natürlich gar nichts passieren. Also klar, es sind immer irgendwelche Szenarien denkbar, ne? Vielleicht hat das Kind Angst vor dem Sauger. Aber ich möchte da nochmal die Katze hervorheben, weil das harmoniert besser, weil Katzen haben mit ihren Spaß. Die setzen sich da eben drauf und denen passiert auch nichts. Da könnte man ja auch sagen, da wird der Schwanz von der Katze eingesaugt oder so. Aber das kriegen die alles hin und ich glaube auch nicht, dass denen das jetzt allzu wehtun würde. Das heißt, man könnte so einen Staubsauger auch prima in der Kindererziehung einsetzen, dass das Kind einfach schon möglichst früh lernt, dass eine saubere Wohnung wichtig ist. Man könnte das Kind auch in den Betreuungszeiten vielleicht auf so einen Maxi-Cosi auf den Staubsauger stellen und durch die Wohnung fahren lassen, praktisch auch so zum Einschlafen. Da ist ein bisschen Schaukelbewegung drin. Wenn das mit einer Katze geht, stelle ich mir das mit dem Kind im Prinzip genauso vor. Also das müsste dann ein ganz kleines Kind sein. Ich glaube, das könnte sich auf dem Staubsauger nicht halten, weil eine Katze hat ja... Ja, das kann sich darauf nicht halten. Also eine Katze hat ja einen viel besseren Gleichgewichtssinn. Ach so. Das fährt ja auch teilweise sehr wild und du weißt nicht, wann das Ding wendet. Da würde ein Kind runterfallen, aber eine Katze kann das eben locker ausgleichen. Ich glaube, auch so eine größere Katze, so eine norwegische Waldkatze würde es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mehr schaffen oder würde jedenfalls nicht mehr so gut vorankommen. Aber so eine norwegische Waldkatze ist natürlich sehr haarig, da ist es natürlich nützlich. Da ist auch die Frage, ob so eine ruhige Katze da überhaupt das Interesse hat, da mitzufahren. Die würde halt diesen Sauger komplett einnehmen und mit dem Felder auch überlappen. Das würde wahrscheinlich so aussehen, als würde die Katze sich selber da so roboterartig bewegen. Muss man ausprobieren. Diese Katzen haben vielleicht nicht so ein großes Interesse daran. Und natürlich Wildkatzen und noch größere Katzen sollte man auch nicht drauf ansetzen, weil das kann natürlich sein, dass sie das zerspielen. Wer jetzt sich zum Beispiel so ein Löwen, ein Serval oder sowas hält, ne? Ist ja auch jetzt vielleicht in Deutschland nicht so üblich. Aber in Amerika, da haben die Leute ja häufig mal einen Serval zu Hause. Und der würde ich jetzt den Staub sogar nicht hinstellen. Also bestenfalls interessiert die sich dafür nicht. Aber wenn ihr damit spielen will, dann würde ihr den eben auch umschmeißen und kaputt machen können. Muss man aufpassen. Aber wie ist das, wie viel Aufmerksamkeit braucht das Ding? Also wie oft musst du diesen Beutel gibt es ja nicht, aber diese Schublade mit dem ganzen Müll drin, wie oft musst du das ausleeren? Also dadurch, wenn man jetzt alle 2-3 Tage mal saugt, kann man das alle 3 Tage mal ausleeren, aber es ist immer noch genug Platz drin. Man braucht eigentlich überhaupt keine, es braucht eigentlich gar keine Aufmerksamkeit, so ist es auch gedacht. Es hat seine Station, in die es wieder selber reinfährt. Die stellt man natürlich irgendwo hin, wo du die nicht siehst, unter das Bett oder unter das Sofa oder wo du noch Platz hast. Dann schaltest du das ein und machst es irgendwann leer. Es kann natürlich, also es könnten sich ein paar längere Haare darin sammeln, die so ein bisschen die Bürsten aufhalten. Darauf muss man achten, dass man die mal rausnimmt. Aber lange Haare sind allgemein ja auch schwierig. Also Kim Jong-un hat ja, glaube ich, auch mal gesagt, lange Haare behindern das Denken. Insofern ist auch fraglich, inwiefern man überhaupt lange Haare haben sollte. Ja, aber damit sprichst du auch schon wieder was Wichtiges an. Also inwiefern will man jetzt seine Wohnsituation solchen Geräten anpassen, nur um sie zu haben, ne? Das ist ja auch immer einfach ein attraktives Merkmal heute, dass man sagt, ich automatisiere was und man will ja eben gerade nicht mehr Arbeit haben, als man ohne das Gerät hat. Also sollte man gucken, habe ich jetzt gerade diese Wohnung, wo das passt, wo ich sowas fahren lassen kann oder nicht? Und wenn ich die habe, dann lasse ich das Ding eben fahren und habe dann auch keinerlei Mehrleistung mehr. Ich mache es eben alle paar Tage, mache ich diese Schublade mal leer und dann war es das. Es fährt in eine Station und fertig. Auf der anderen Seite überlege ich mir, inwiefern wir unser Leben in solchen Punkten auch nicht schon ganz klar angepasst haben. Also zum Beispiel Wäsche. Wir haben ja meistens irgendwelche Synthetik- oder Baumwollkleidung, die man relativ einfach in der Waschmaschine waschen kann. Solche Sachen, so handgestrickte Wollsachen oder sowas, das tragen wir heute eher selten, weil es auch ganz einfach in der Waschmaschine kaputt gehen würde. Man könnte es nicht in Trockner tun, es würde viel Aufmerksamkeit erfordern. Oder auch Geschirr beispielsweise. Unser Geschirr ist ja auch so hergestellt, dass es möglichst einfach und praktisch in die Spülmaschine passt, dass es da nicht umfällt, hat genormte Größen. Also auch da kann man ja davon sprechen, dass wir unsere Alltagsgegenstände schon so ein bisschen den Maschinen, die sie säubern, angepasst haben. Und wenn ich mir jetzt überlege, Kleidung oder Geschirr, glaube ich nicht, dass davon uns irgendwer irgendwie eine große Einschränkung wahrnimmt. Daran hat man sich gewöhnt und das ist in Ordnung. Und ja, man hat sich daran gewöhnt. Ja, da muss ich mal einhaken. Man hat sich natürlich deswegen dran gewöhnt, weil es eben funktioniert. Weil es eben eine Sache ist, die haut hin, die lohnt sich, die ist wirtschaftlich, die ist effizient. Und da ist bei den Saugern gerade so die Schwelle, ne? Es gibt Leute, die haben besondere Ansprüche. Die wollen eben selber saugen. Die haben vielleicht ein schwarzes Klavier stehen und brauchen dafür dann halt einen Bumper an dem Sauger, sonst würde das Klavier halt kaputt gehen. Oder Leute, die besondere verlässliche Fresken haben. Es gibt ja Leute, die wohnen in einer alten Kirche oder so. Ja. Das ist Denkmalschutz, die müssen sich auch vielleicht zweimal überlegen, ob sie das fahren lassen oder ob sie noch eine also es gibt Leute, die machen sich da an die Wand eine Markierung, die der Staub sogar besser erkennt. So weit würde ich nicht gehen, weil ich wohne da und der Sauger ist eben nur ein Mittel zum Zweck. Da kann man natürlich auch ein bisschen dran rumbasteln. Es gibt eine Schnittstelle, da kannst du eine Kamera anschließen, da kannst du ein WLAN anschließen, kannst das Ding selber steuern und lenken. Das ist halt alles mitgegeben, weil es ja sowieso schon sehr technikzentriert ist. Also könnte ich mir jetzt auch vorstellen, du sagst, dass man das steuern und lenken kann. Also es ist ja so, dass es auch Menschen gibt, vor allen Dingen auch Frauen, die leidenschaftlich gerne auch als Freizeitbeschäftigung saugen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch ein Trend werden könnte, dass sich Frauen aufs Sofa setzen und übers Smartphone oder Tablet das Ding steuern, einfach aus Spaß an der Freude auch. Wäre denkbar, ja. Also wenn halt dieses Verlangen noch da ist, tatsächlich auch eine Reinigungsleistung zu erfüllen, ja, um entspannt zu sein, um das Gefühl zu haben, man hat was geschafft, dann würde natürlich was fehlen, ne? Dann würde man den Staub sogar fahren lassen und würde dann vielleicht noch am ehesten, ja, tatsächlich, wie du es auch sagst, an diesem technischen Aspekt noch versuchen nachzubessern, indem man eben Updates macht, indem man Schnittstellen anschließt, WLAN, und indem man dann halt doch selber saugt, indem man es steuert, ja. Und ist praktisch so ein bisschen wie mit diesen Selbst-Schnellkassen im Supermarkt, wo man die Sachen selber einscannt. Es dauert unterm Strich viel, viel länger, als wenn man sich in der Kasse anstellt und die kassieren, das ratzfatz darüber zieht, aber man hat irgendwie den Eindruck, man hat was geschafft, man ist toll, man ist unabhängig, man ist selbstständig. Ja, genau. Und da könnte man jetzt sagen, man kann ja immer noch wischen, ne? Man kann immer noch fröhlich wischen. Ja. Das bleibt einem natürlich erhalten, wo man sich ja mittlerweile auch einen Wischroboter kaufen kann. Und? Wobei, da finde ich es nochmal wichtig zu beachten, also gerade wenn Reinigen als Hobby wahrgenommen wird, finde ich auch den Umweltaspekt immer sehr wichtig. Also es gibt ja sehr stromverbrauchende Geräte, die von Menschen als Hobby eingesetzt werden, wie beispielsweise ein Haartrockner verbraucht sehr viel Strom oder eben auch ein Staubsauger. Wie sieht das denn mit dem Saugroboter aus? Wie viel Strom verbraucht der? Kannst du da Angaben zu machen? Also ich habe es noch nicht gemessen, was der in der Ladestation verbraucht. Ja. Aber dadurch, dass der Sauger selbst einen Akku hat, der nicht viel größer ist als ein normaler Smartphone-Akku, was mich wirklich überrascht hat. Ja, das, echt? Das ist ja richtig winzig. Ja, das ist nicht viel mehr. Das ist halt so ein Batteriepack. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich müsste es mir mal angucken. Ich glaube, so ein bisschen mehr als 3000 mAh, das ist eigentlich nichts. Das ist überhaupt nichts. Ja gut, aber ich meine, das macht natürlich Sinn, wenn ich mir überlege, beim Staubsauger, wie oft man, wenn man mit dem Staubsauger saugt, die Saugleistung auch wirklich gar nicht nutzt, weil man von der einen Seite im Raum erstmal zur anderen geht, dann verbraucht das 2000 Watt und man hat nichts eingesaugt. Der Roboter, der saugt natürlich kontinuierlich und auch nur da, wo es nötig ist. Insofern ist es natürlich auch aus energiepolitischer Sicht eine absolut sinnvolle Sache, das zu machen und diese Technik weiterzuentwickeln. Ja, genau. Und es gibt eben auch Sauger für industrielle Zwecke. Die sind nochmal ein Stück effizienter. Zum Beispiel gibt es von Kärcher einen Sauger. Der liegt, glaube ich, gerade bei rund 800 Euro. Den gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Und der schafft dann zum Beispiel so eine Messehalle in einer Nacht in Fußballfeldgröße. Da lässt du den durchfahren. Das ist eben dann wirklich ein schweres Industriegerät. Das würde man sich zu Hause auch nicht so gerne hinstellen. Das wischt dann auch und das lässt Krass. Du da, ne, das lässt du nachts durch die Halle gehen. Und eine Halle ist ja eh extrem sauber strukturiert. Das sind ja kaum sperrige Dinge. Und da fährt das durch und das rechnet sich, ne? Weil eine Reinigungskraft, wie lange braucht die, ne? Erstmal braucht die auch wieder ein Fahrzeug und muss eben tatsächlich mehrere Stunden rumfahren, muss anreisen. Und das Ding kaufst du ein einziges Mal und es fährt, ne? Und es reinigt ja. das komplett autark. Also das ist eine echte Roboterrevolution an der Stelle, könnte man sagen, in Richtung Effizienz, ne? Weil vieles ist ja nur Spielerei, dass man eben versucht, den Menschen nachzubilden, dass man versucht, irgendwas zu vereinfachen, wo man dann doch mehr Arbeit reinsteckt. Aber das ist eine Sache, da kann man halt ganz klar sagen, das sollte man sich überlegen, wenn man jetzt eine größere Halle hat, die man sauber halten muss. Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, den ganzen Kritikern der Staubsaugerroboter kann man einfach nur nochmal, die kann man nur nochmal daran erinnern. Vor ein paar Jahren haben auch alle gesagt, ja, eine Spülmaschine, die drei Tassen, die wasche ich alleine ab und die drei Unterhosen, die spüle ich mir alleine durch. Heute benutzt jeder eine Spülmaschine und eine Waschmaschine. Das hat sich durchgesetzt. Ich bin mir sicher, bei den Robotern wird das auch so sein. Sehr interessante Sache. Ich werde mir jetzt erstmal einen besorgen. Und vielleicht können wir dann irgendwann nochmal über die Erfahrungen sprechen. Alles klar, Dankeschön. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.